Umberto Eco, Das Foucault'sche Pendel, Teil 3. Aus dem Italienischen von Burkhard Kröber. Hörspielbearbeitung Richard Hay. Musik Matthias Turo. Regie Otto Düben. Lia, ich hör's immer noch. Das Pendel, das sich völlig lautlos bewegt, ich hör's. Lia, je mehr ich zu dir spreche, desto verwirrter fühle ich mich. Ich denke, ich darf nichts vergessen. Ich muss dir alles sagen, auch das, was du längst weißt. Dann sehe ich es nicht mehr. Dies entsetzliche Pendel in dieser Pariser Kirche, die ein technisches Museum geworden ist. Ein Museum meiner Ängste. Ich wünschte, ich könnte wieder die Nachtgrillen hören oder die Hunde aus dem Nachbartal, hier in Belbos Landhaus. Hab ich wirklich nichts vergessen, alles gesagt? Wie Belbo mich aus Paris angerufen hat, dass er sich verfolgt fühlt, dass er in Gefahr ist? Wie ich seinen Computer geknackt habe, um herauszukriegen, wie ich in diesem Museum oben im Periskop gehockt habe, vor dem Pendel, verborgen, nachts, wie ich gewartet habe, mich erinnert habe an die Jahre davor, an Brasilien, an Allier, den Grafen von Saint-Germain, der offenbar seit Hunderten von Jahren am Leben ist, an die Geschichte der Templer, meine Doktorarbeit, an all die kabbalistischen Geheimniskrämer, die Diaboliker, die Hermeneutiker, die Rosenkreuzer, die hinter dem großen Geheimnis her waren, her sind, immer noch. Und wie Belbo Diotalevi und ich im Verlag anfingen, das Spiel mitzuspielen. Wie wir den großen Plan erfanden. Und noch eine Geheimorganisation dazu. Tres. Tres. Tres? Nie gehört? Tres? Nein, nie gehört. Womit Belbo Allier den nahezu Allwissenden demütigen wollte, weil Allier ihm sein Mädchen weggenommen hatte oder mindestens dabei war, es ihm wegzunehmen. Lorenza Pellegrini. Lorenza, Hure und Heilige. Ach, wie betulich wir waren, Stück um Stück den großen Plan zusammengesetzt, aus allem, was jemals über die Geheimlehren veröffentlicht worden war. Der Computer machte die Verbindungen. Abulafia, Belbos Computer. Und wir suchten und suchten. Bis Belbo schließlich anfing zu glauben, was wir erfanden. Bis Belbo schließlich Allier triumphierend verkündete: Ich kenne das Geheimnis. Ja, habe ich's gesagt? Ach, Lia, Lia, wir suchten und suchten. Wir suchten und fanden. Die Erde ist ein großer Magnet. Die Kraft und Richtung ihrer inneren Ströme werden unter anderem auch durch den Einfluss der himmlischen Sphären bestimmt, durch den Wechsel der Jahreszeiten, den Druck der Äquinoktien, die kosmischen Zyklen. Deshalb ist das System der Ströme veränderlich. Aber es muss sich mit ihm wie mit den Haaren auf dem menschlichen Kopf verhalten, die zwar auf der ganzen Schädeldecke wachsen, aber in Spiralen aus einem bestimmten Punkt am Hinterkopf zu kommen scheinen. Aus dem Wirbel, wo sie am widerspenstigsten gegen den Kamm sind. Hat man den entsprechenden Punkt auf der Erde einmal identifiziert und die mächtigste Energiestation an ihm errichtet, so müsste man in der Lage sein, sämtliche unter- und innerirdischen Strömungen des Planeten zu kontrollieren, sie zu lenken und zu beherrschen. Die Templer hatten begriffen, dass es bei dem Geheimnis nicht nur darum ging, den globalen Plan der Erdstrahlen zu besitzen, sondern auch den kritischen Punkt zu kennen, den Omphalos, den Umbilicus Telluris oder Nabel der Welt, den zentralen Befehlsstand. Die ganze alchemistische Mythologie, der chtonische Abstieg des schwarzen Werkes, die elektrische Entladung des weißen Werkes, das alles waren nur Symbole, den Eingeweihten verständlich, für diese jahrhundertelange Auskultation des Erdballs, deren Endergebnis das rote Werk sein müsste. Die globale Erkenntnis, die strahlende Herrschaft über das planetarische Strömungssystem. Das Geheimnis, das wahre alchemistische und templerische Geheimnis bestand darin, den Quell und Ursprung jenes leisen inneren Bebens zu finden, das sanft, erschreckend und regelmäßig vibrierend wie das Beben der Schlange Kundalini, in vielen Aspekten noch unbekannt, aber gewiss präzise wie ein Uhrwerk, den einzigen wahren Stein kennzeichnet, der je vom Himmel ins Exil gefallen ist. die große Mutter Erde. Perfekt. Aber wenn man die tellurischen Strömungen lenken kann, was macht man dann mit ihnen? Na, hören Sie, begreifen Sie nicht, was das heißt? Steck die größte und stärkste Akupunkturnadel in den Nabel der Welt und du bist in der Lage, Regen- und Trockenzeiten vorauszubestimmen, Orkane zu entfesseln, Erdbeben, Meeresbeben auszulösen, Kontinente zu spalten, Inseln versinken zu lassen. Sicher ist Atlantis durch ein fehlgeschlagenes Experiment dieser Art versunken. Urwälder und Gebirge wachsen zu lassen, stellen Sie sich das mal vor. Das ist was anderes als die Atombombe, die auch dem schadet, der sie abwirft. Aus der Kommandozentrale telefonieren Sie mit, was weiß ich, dem Präsidenten der USA und sagen, Mr. President, bis morgen will ich eine Fantastillion Dollar oder die Unabhängigkeit Lateinamerikas oder Hawaii oder die Vernichtung aller Atomwaffen. Sonst bricht der Andreasgraben in Kalifornien auf und Las Vegas wird eine schwimmende Spielhölle. Las Vegas liegt in Nevada. Na, wenn schon. Wer die Erdstrahlen kontrolliert, kann auch Nevada abbrechen lassen, auch Colorado. Und dann telefonieren Sie mit dem obersten Sowjet und sagen, hey Freunde, bis Montag will ich den ganzen Kaviar von der Wolga. Und dazu Sibirien, um daraus ein Lager für Tiefgekühltes zu machen. Sonst sauge ich euch den Ural weg. Lasse das Kaspische Meer austrocknen. Lasse Litauen und Estland abdriften und den Philippinengraben versinken. Wahrhaftig. Eine ungeheure Macht. Die Erde neu schreiben wie die Tora. Japan in die Karibik verlegen. Panik in Wall Street. Was anderes als SDI? Was anderes als die Transmutation der Metalle in Gold. Mit der richtigen Explosion bringt man die Eingeweide der Erde zum Orgasmus, lässt die Erde in 10 Sekunden vollbringen, was sie in Milliarden von Jahren vollbracht hat. Das ganze Ruhrgebiet wird eine Diamantmine. Eliphas Levi hat gesagt, die Kenntnis der Gezeiten und Ströme des Universums sei das Geheimnis der menschlichen Omnipotenz. So muss es sein. Es ist, als verwandle man die ganze Welt in eine Orgonkammer. Kein Zweifel auch, Wilhelm Reich war ein Templer. Alle waren es, außer uns. Zum Glück haben wir es gemerkt. Jetzt kommen wir ihnen zuvor. Was mochte die Templer gehindert haben, ihr Wissen zu nutzen, nachdem sie das Geheimnis einmal entdeckt hatten? Sie mussten es ausbeuten, sicher. Aber vom Wissen zum Können ist es ein weiter Weg. Zuerst einmal instruiert von dem diabolischen Heiligen Bernard, ersetzten sie überall die Menhire, diese dürftigen keltischen Akupunkturnadeln, durch die viel sensibleren und potenteren gotischen Kathedralen mit ihren unterirdischen Krypten, bewohnt von schwarzen Jungfrauen in direktem Kontakt zu den radioaktiven Schichten, um so Europa mit einem Netz von Sende- und Empfangsstationen zu überziehen, die einander die Stärken und Richtung der unterirdischen Flüsse, die Launen und Spannungen der tellurischen Ströme mitteilten. Oh ja, sie haben die Gold- und Silberminen in der neuen Welt entdeckt, haben dort Eruptionen provoziert und dann, durch entsprechende Lenkung des Golfstroms, die Bodenschätze an die portugiesische Küste abfließen lassen. Ihre Burg Tomar war das Steuer- und Verteilungszentrum, der Forêt d'Orient das Hauptmagazin. So kam ihr ganzer Reichtum zustande, aber das waren alles nur winzige Häppchen. Die Templer hatten begriffen, dass sie, um ihr Geheimnis voll auszubeuten, erst eine technische Entwicklung abwarten mussten, die mindestens 600 Jahre dauern würde. Also hatten die Templer den großen Plan so eingerichtet, dass erst ihre Nachfolger zu einer Zeit, wenn sie in der Lage sein würden, ihr Wissen gut zu gebrauchen, herausfinden könnten, wo sich der Umbilicus Telluris befand. Aber wie hatten sie die Fragmente der Enthüllung auf die in alle Welt verstreuten 36 verteilt? Waren es lauter Teile ein und derselben Botschaft? Wieso bedurft es einer so komplexen Botschaft, um mitzuteilen, dass der Nabel der Welt in, sagen wir, Baden-Baden ist? In Cuneo, in Chattanooga? War es eine Karte? Aber eine Karte hätte ein Zeichen auf dem gesuchten Punkt. Und wer das Fragment mit dem Zeichen besäße, wüsste schon alles und bräuchte die anderen Fragmente nicht mehr. Nein, die Sache musste komplizierter sein. Wir zerbrachen uns ein paar Tage den Kopf, bis Belbo sich entschloss, Abulafia zu fragen. Und der Orakelspruch lautete: Im Konservatoire ist das Foucault'sche Pendel. Es wurde Zeit, eine Funktion für das Pendel zu finden. Schon nach wenigen Tagen konnte ich eine ziemlich elegante Lösung vorschlagen. Ein Diaboliker hat uns einen Text über das hermetische Geheimnis der Kathedralen vorgelegt. Dem Autor zufolge hatten die Erbauer der Kathedrale von Chartres eines Tages ein Senkblei an einem Gewölbeschlussstein hängen lassen und aus seinem Pendeln mühelos die Rotation der Erde erschlossen. Deshalb der Prozess gegen Galilei. Die Kirche hat in ihm den Templer gewittert. Ach was, die Kardinäle, die Galilei verurteilt haben, sind in Rom eingeschleuste templerische Adepten gewesen. Und jetzt mussten sie sich beeilen, dem verdammten Toskaner das Maul zu stopfen, diesem treulosen Templer, der aus Eitelkeit alles auszuplaudern drohte. Fast 400 Jahre vor dem Ablauf des großen Plans. Und das erklärt auch die Entdeckung, warum die Baumeister der Kathedrale von Chartres auf dem Boden unter ihrem Pendel ein Labyrinth gezeichnet haben. Das stilisierte Bild der unterirdischen Ströme. Wir besorgten uns ein Bild jenes Labyrinths. Es war eine Sonnenuhr, eine Windrose, ein Adernsystem, eine Weltkarte der tellurischen Strömungen. Gut. Nehmen wir an, die Templer benutzten das Pendel, um den Umbilicus Mundi anzuzeigen. Anstelle des Labyrinths, das immer noch ein abstraktes Schema ist, lege man eine Karte der Welt auf den Boden und sage zum Beispiel, der Punkt, auf den die Pendelspitze in einem gegebenen Augenblick zeigt, ist der Umbilicus. Aber wo? Der Ort ist keine Frage. Es muss Saint-Martin-de-Champs sein, das Refugium. Ja, aber angenommen, das Pendel pendelt um Mitternacht längs einer Achse Kopenhagen-Kapstadt. Wo liegt dann der Umbilicus? In Dänemark oder in Südafrika? Der Einwand ist berechtigt. Aber unser Diaboliker berichtet auch, dass es in Chartres einen Sprung in einem Chorfenster gibt, durch den zu einer bestimmten Stunde des Tages ein Sonnenstrahl hereinfällt, um immer denselben Punkt zu beleuchten, immer denselben Stein im Fußboden. Ich habe vergessen, welche Folgerung daraus zu ziehen ist, aber in jedem Fall handelt es sich um ein großes Geheimnis. Damit hätten wir den Mechanismus. Im Chor von Saint-Martin gibt es ein Fenster mit einem kleinen Loch, einem herausgebrochenen Stück, an der Stelle, wo zwei farbige oder mattierte Scheiben von der Bleifassung zusammengehalten werden. Es ist punktgenau kalkuliert worden und vermutlich gibt es seit 600 Jahren jemanden, der sich die Mühe macht, es in Form zu halten. Bei Sonnenaufgang, an einem bestimmten Tag des Jahres. Der kein anderer sein kann als der 24. Juni, der Tag nach der Johannisnacht, dem Fest der Sommersonnenwende. Genau, an dem Tag und zu der Stunde trifft der erste Sonnenstrahl, der durch das Loch im Chorfenster einfällt, auf das Pendel. Und genau an dem Punkt auf der Karte unter dem Pendel, auf dem die Pendelspitze in dem Augenblick zeigt, in dem sie von dem Sonnenstrahl getroffen wird. Da liegt der Umbilicus. Perfekt. Und wenn es bewölkt ist? Dann wartet man auf das nächste Jahr. Entschuldigung, das letzte Treffen soll doch in Jerusalem sein. Hängt dann das Pendel nicht eher in der Kuppel der Omar-Moschee? Nein. An bestimmten Punkten der Erde vollzieht das Pendel seinen Zyklus in 36 Stunden. Am Nordpol würde es 24 Stunden brauchen und am Äquator würde sich die Schwingungsebene nie ändern. Also kommt es auf den Ort an. Wenn die Templer ihre Entdeckung in Saint-Martin gemacht haben, gilt ihre Berechnung nur für Paris. Denn in Palästina würde das Pendel eine andere Kurve beschreiben. Und wer sagt uns, dass sie ihre Entdeckung in Saint-Martin gemacht haben? Die Tatsache, dass sie Saint-Martin zu ihrem Refugium gemacht haben. Was sie es die ganze Zeit unter Kontrolle gehalten haben. Vom Prior des Klosters St. Orgens über Guillaume Postel bis zum Konvent. Die Tatsache, dass sie nach Foucaults ersten Experimenten das Pendel dort haben anbringen lassen. Es gibt zu viele Indizien. Aber das letzte Treffen ist in Jerusalem. Na und? In Jerusalem wird die Botschaft zusammengesetzt und das geht nicht in 5 Minuten. Dann bereitet man sich ein Jahr lang vor. Und am 23. Juni des nächsten Jahres treffen sich alle 6 Gruppen in Paris, um endlich zu erfahren, wo der Umbilicus ist und sich daran zu machen, die Welt zu erobern. Aber da ist noch was anderes, was mir nicht einleuchten will. Dass es bei der letzten Enthüllung um den Umbilicus gehen würde, wussten alle 36. Das Pendel war schon in den Kathedralen benutzt worden, ergo war es kein Geheimnis. Was also hinderte Bacon oder Postel oder auch Foucault? Denn wenn er die Sache mit dem Pendel aufgezogen hatte, muss auch er zu der Clique gehört haben. Was zum Teufel hinderte sie daran, eine Karte der Welt auf den Boden zu legen und sie nach den Kardinalpunkten auszurichten? Nein, wir sind auf dem Holzweg. Wir sind nicht auf dem Holzweg. Die Botschaft sagt etwas, das niemand wissen konnte. Was für eine Karte man nehmen musste. Die Botschaft enthielt Angaben, höchst verschlüsselte selbstverständlich, über die richtige Karte, die womöglich extra zu diesem Zweck gezeichnet worden war. Die Botschaft sagte, wo man diese Karte finden konnte. In welchem Manuskript, in welcher Bibliothek, in welcher Abtei oder Burg. Zum Beispiel die hier. Sehen Sie sich diese Karte an. Wissen Sie, woher die kommt? Sie erscheint im zweiten Traktat der Utriusque Cosmi Historia von Robert Flood. Flood ist der Mann der Rosenkreuze in London. Vergessen wir das nicht. Und was macht nun dieser Robertus de Fluctibus, wie er sich gerne nennen ließ? Er präsentiert nicht eine Karte, sondern eine sehr eigenartige Projektion der Erdkugel. Nämlich aus der Perspektive des Nordpols, des mystischen Pols natürlich. Und somit aus der Perspektive eines idealen Pendels, das an einem idealen Punkt über dem Nordpol hängt. Dies hier ist eine Karte, die konzipiert wurde, um unter ein Pendel gelegt zu werden. Die Beweise sind unwiderleglich. Wie kommt es nur, dass niemand vor uns daran gedacht hat? Die Diaboliker sind eben schrecklich langsam. Und wir sind eben die einzig würdigen Erben der Templer. Aber sehen Sie sich das noch genauer an. Sie haben das Schema sicher erkannt. Es ist eine drehbare Scheibe, so eine, wie sie Trithemius für seine chiffrierten Botschaften benutzte. Dies hier ist gar keine Karte. Es ist der Entwurf für eine Maschine zum Durchprobieren von Variationen, zum Erzeugen von alternativen Karten, bis die richtige gefunden ist. Und Robert Flood sagt es auch in der Beischrift. Dies ist die Skizze für ein Instrumentum. Es muss noch daran gearbeitet werden. Aber war Flood nicht der, der sich in den Kopf gesetzt hatte, die Rotation der Erde zu negieren? Wie konnte er an das Pendel denken? Wir haben es mit Initiierten zu tun. Ein Initiierter negiert, was er weiß. Er leugnet, dass er es weiß. Er lügt, um ein Geheimnis zu wahren. Um unter all den falschen Karten diejenige zu rekonstruieren, die ihm als einzige nützte. Die also die einzig richtige war. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die Wahrheit zu finden, indem man ein falsches Dokument präzise rekonstruiert. Wie Allier den Grafen von Saint-Germain rekonstruiert. Ja, er imitiert lieber Saint-Germain als Voltaire. Saint-Germain kommt ja auch bei den Frauen viel besser an als Voltaire. Belbeau veränderte sich. Er nahm das Spiel immer ernster. Ich bin nah dran. Ich bin nah dran. Aber auch Diotta Levi veränderte sich. Er sah blass aus, mit tiefen Ringen um die Augen. Es ist nichts. Nur eine Gastritis. Na sowas, wovon denn? Vom Mineralwasser? Schon möglich. Gestern Abend habe ich es übertrieben. Ich bin an Fuji gewöhnt und habe San Agostini getrunken. Passt bloß auf. Solche Exzesse können dich umbringen. Und Allier sahen wir immer seltener. Es war uns nur recht. In Wirklichkeit wollten wir nicht, dass er unsere Gespräche mit anhörte. Hätte man uns gefragt, warum nicht, hätten wir gesagt... Aus Scham oder aus Zartgefühl. Schließlich parodierten wir Metaphysiken, an die er in gewisser Weise glaubte. Tatsächlich war es eher aus Misstrauen. Wir hüllten uns mehr und mehr in die natürliche Reserviertheit derer, die sich im Besitz eines Geheimnisses wissen, und stießen Allier unmerklich ins profane Volk zurück. Wir, die wir langsam und immer weniger lächelnd Bekanntschaft mit dem machten, was wir erfunden hatten. Allier schien sich über unsere Zurückhaltung nicht zu grämen. Er grüßte uns jedes Mal sehr elegant, legte Manuskripte, die er geprüft und abgelehnt hatte, auf Belbeaus Schreibtisch und verzog sich mit einer Anmut, die schon an Hochmut grenzte. Einmal, ich weiß es noch genau, an einem Montagmorgen war ich spät in den Verlag gekommen. Belbeau hatte schon ungeduldig gewartet. Bitte kommen Sie in mein Büro. Die unterlebe Sie auch. Es gibt Neuigkeiten, große Neuigkeiten. Da kam Lorenza hereingewirbelt. Hi. Ihr ernsten Männer. Und gleich nach Lorenza steckte Allier den Kopf zur Tür herein. Ich will Sie nicht inkommodieren. Ich habe nicht die Macht, ein solches Konsistorium zu stören. Ich wollte nur rasch der lieben Lorenza sagen, dass ich drüben bei Signor Garamond bin. Und ich hoffe doch wenigstens noch so viel Macht zu haben, Sie zu einem Sherry um 12 in mein Büro zu laden. In sein Büro. Diesmal verlor Belbeau die Kontrolle. Jedenfalls so, wie er die Kontrolle verlieren konnte. Er wartete, bis Allier draußen war, und knurrte dann zwischen den Zähnen. Magafte Lannata. Was heißt denn das? Das ist torinerisch. Heißt so viel wie, wollen Sie sich bitte gütig den Stöpsel entfernen. Ich dachte nicht, dass du so vulgär bist. Jetzt weißt du's. Lorenza war mit gespieltem Ärger gegangen. Ich wusste, dass Belbeau darunter noch mehr litt. Eine echte Wut hätte ihn befriedigt. Eine gespielte brachte ihn auf den Gedanken, dass bei Lorenza auch die Anflüge von Leidenschaft allesamt stets nur Theater waren. Also machen wir weiter. Ich fühle mich nicht wohl, ich habe Schmerzen. Ich gehe. Warte noch. Seit 2 Tagen brenne ich darauf, euch zu erzählen, was ich entdeckt habe. Ich weiß endlich, warum die 36 Unsichtbaren seit Jahrhunderten nicht in der Lage sind, die Form der Karte zu bestimmen. Nämlich, die ganze Geografie muss neu gemacht werden. Wir leben im Innern einer hohlen Erdkugel, umhüllt von der Erdoberfläche. Und Hitler hat es gewusst. Wahrhaftig, es war Belbeau gelungen, nun auch Hitler in den Plan einzubauen. steht alles geschrieben, schwarz auf weiß. Es ist erwiesen, dass die Begründer des Narzissmus mit dem teutonischen Neutemplarismus zusammenhängen. Belle, wo Sie verkohlen uns. Nein, ehrlich, Casaubon, ich erfinde nichts. Diesmal erfinde ich wirklich nichts. Also bitte, wann hätten wir jemals etwas erfunden? Wir sind immer von objektiven Fakten ausgegangen, in jedem Fall von allgemein zugänglichen Daten. Auch diesmal. Also aufgepasst, im Jahre 1912 tritt ein Germanenorden hervor, der eine Ariosophie propagiert, soll heißen eine Philosophie der arischen Überlegenheit. 6 Jahre später, 1918, gründet ein gewisser Baron von Sebottendorf eine Filiale, die Thule-Gesellschaft, einen Geheimbund, eine so und so vielte Variante der strikten Observanz neutemplerischer Prägung, aber mit starken rassistischen Zügen, pangermanisch, neoarisch. Und 1933 wird derselbe Sebottendorf schreiben, er hätte gesät, was Hitler geerntet habe. Und tatsächlich taucht im Umkreis der Thule-Gesellschaft das Hakenkreuz erstmals auf. Und wer gehört sofort zu dieser Thule-Gesellschaft? Rudolf Hess, Hitlers Stellvertreter. Und dann Alfred Rosenberg. Und Hitler selbst. Und sicher habt ihr in der Zeitung gelesen, dass Hess sich bis zu seinem Tod im Spandauer Gefängnis mit esoterischen Wissenschaften beschäftigte. Sebottendorf schreibt 1924 ein Büchlein über Alchemie und bemerkt, dass die ersten Experimente mit Atomspaltung die Wahrheit des großen Werkes beweisen. Und er schreibt auch einen Roman über die Rosenkreuze. Außerdem wird er Leiter einer astrologischen Rundschau. Und wie man bei Trevor Roper nachlesen kann, haben die Nazi-Bonzen Hitler voran keinen Schritt getan, ohne sich vorher ein Horoskop stellen zu lassen. 1943 sollen sie einen Haufen medial begabter Personen befragt haben, um herauszubekommen, wo Mussolini gefangen gehalten wurde. Kurz, die ganze Nazi-Führung war mit dem teutonischen Neo-Okkultismus verbunden. Belbo schien den Zwischenfall mit Lorenza vergessen zu haben, und ich bestärkte ihn darin, indem ich seine Rekonstruktion noch ein Stück weiter trieb. Im Grunde können wir auch Hitlers berühmte Verführungsmacht über die Massen in diesem Licht sehen. Physisch war er ein mickriges Männchen, seine Stimme war schrill. Wie schaffte er es, die Leute so verrückt zu machen? Er muss mediale Fähigkeiten gehabt haben. Vermutlich wusste er, instruiert von irgendwelchen Druiden in seiner Partei, wie man die tellurischen Strömungen anzapft. Auch er also eine Sonde, ein biologischer Menier. Er übertrug die Energie der unterirdischen Ströme auf seine Getreuen im Nürnberger Stadion. Eine Zeit lang muss es ihm gelungen sein. Dann waren seine Batterien erschöpft. Gratuliere, Casaubon. In Ihrer Unschuld haben Sie eine richtige Intuition gehabt. Hitlers wahre und einzige Obsession waren in der Tat die unterirdischen Ströme. Hitler war ein Anhänger der Hohlweltlehre. Kinder, ich gehe jetzt wirklich... Nein, warte, jetzt wird's doch erst richtig spannend. Die Erde ist eine hohle Kugel. Wir leben nicht draußen auf der konvexen Außenfläche, sondern drinnen an der konkaven Wölbung. Was wir für den Himmel halten, ist eine Masse aus dunklem Gas, durchsetzt mit Zonen von strahlendem Licht, die das Innere der Kugel füllt. Alle astronomischen Maße müssen revidiert werden. Der Himmel ist nicht unendlich, er ist begrenzt. Die Sonne, wenn sie denn existiert, ist nicht größer, als sie erscheint. Ein Bällchen von höchstens 30 Zentimetern Durchmesser im Mittelpunkt der Erde. Das hatten schon die alten Griechen vermutet. Das hast du jetzt erfunden. Nein, das habe ich jetzt nicht erfunden. Die Idee hatte bereits zu Anfang des vorigen Jahrhunderts ein Amerikaner namens Symes. Um die Jahrhundertwende wird sie dann von einem anderen Amerikaner aufgegriffen, einem gewissen Teed, der sich auf alchemistische Experimente und die Lektüre des Propheten Jesaja stützt. Und nach dem Ersten Weltkrieg wird seine Theorie von einem Deutschen perfektioniert. Wie heißt er? Also Karl Neupert, richtig, Karl Neupert, der sogar eine regelrechte Bewegung gründet, die Bewegung der Hohlweltlehre, der zufolge, wie der Name sagt, die Welt innen hohl ist. Hitler und die Seinen finden, dass diese Theorie der hohlen Welt aufs Schönste zu ihren Prinzipien passt. Ja, es heißt sogar, sie hätten einige ihrer V2 nur deshalb daneben geschossen, weil sie die Flugbahn ausgehend von der Annahme einer konkaven und nicht konvexen Erdoberfläche berechneten. Hitler hat sich nunmehr überzeugt, dass er König der Welt ist und dass der Führungsstab seiner Partei die unbekannten Oberen sind. Und wo bitte wohnt der König der Welt? Innen drin, unten, nicht draußen. Dies ist die Hypothese, von der aus Hitler beschließt, das Ganze umzustülpen. Die Richtung und Reihenfolge der Suche, die Konzeption der endgültigen Karte und die Interpretationsweise des Pendels. Die 6 Gruppen müssen neu kombiniert und alle Berechnungen neu gemacht werden. Man vergegenwärtige sich nur einmal die Logik der hitlerischen Eroberungen. Zuerst nimmt er Danzig, um die klassischen Städten der Deutschordensritter in die Hand zu bekommen, die alle Geheimnisse der Tempelritter kannten. Dann erobert er Paris, bringt das Pendel und den Eiffelturm unter seine Kontrolle, kontaktiert die sinarchischen Gruppen und schleust sie in die Vichy-Regierung ein. Nächstes Ziel ist natürlich England, aber wir wissen, das ist schwer zu erreichen. Zwischendurch versucht er, mit dem Afrika-Feldzug nach Palästina vorzustoßen. Aber auch das gelingt nicht. Also zielt er nun auf die Unterwerfung der paulizianischen Territorien, indem er den Balkan und Russland überfällt. Und als er 4/6 des großen Plans in Händen zu haben glaubt, schickt er Hess in geheimer Mission nach England, um ein Bündnis vorzuschlagen. Und da die dort nicht anbeißen, hat er eine Intuition. Diejenigen, die den wichtigsten Teil des Geheimnisses in der Hand haben, müssen die uraltewigen Erbfeinde sein, die Juden. Und es ist gar nicht nötig, sie in Jerusalem suchen zu gehen, wo bloß noch wenige von ihnen leben. Das Jerusalemer Stück der Templerbotschaft befindet sich nicht mehr in Palästina, sondern im Besitz einer Gruppe der Diaspora. Und so erklärt sich der Holocaust. Wie das denn? Na, überlegt doch mal. Stellt euch vor, ihr wollt einen Völkermord begehen. Ich bitte dich, jetzt übertreibst du. Herrgott, als die Templer den Sarazenen die Bäuche aufschlitzten, da hast du dich amüsiert, weil das schon so lange her war. Und jetzt willst du hier den Moralisten spielen, wie irgendein kleinbürgerlicher Intellektueller. Wir sind hier dabei, die Weltgeschichte neu zu schreiben. Da dürfen wir von nichts zurückschrecken. Wir ließen ihn weiterreden, überwältigt von seinem Elan. Das Auffallende am Völkermord an den Juden ist die Länge und Umständlichkeit des Verfahrens. Erst werden sie in die Lager verbracht, um zu hungern, dann werden sie nackt ausgezogen, dann die Duschen, dann die pedantische Untersuchung von Bergen von Leichen, die Archivierung der Kleider, die Registrierung der persönlichen Habe. Das war kein rationales Verfahren, wenn es bloß ums Töten ging. Das wurde erst rational, wenn es darum ging, etwas zu suchen, etwas Verstecktes, eine Botschaft, die einer von diesen Millionen Menschen, der Jerusalemer Repräsentant der 36 Unsichtbaren, irgendwo an sich trug, in den Falten seiner Kleider, im Mund, auf die Haut tätowiert. Nur der große Plan erklärt den unerklärlichen Bürokratismus der hitlerschen Judenvernichtung. Hitler suchte bei den Juden die Anregung, die Idee, die ihm erlauben sollte, mit Hilfe des Pendels den genauen Punkt zu bestimmen, den Punkt unter der konkaven Wölbung, mit der die Hohlwelt sich selber umschließt, an welchem die unter- oder innerirdischen Strömungen sich überschneiden, die nun, und man beachte die Vollendung der Konzeption, identisch mit den himmlischen Strömungen sind, sodass die Lehre von der hohlen Welt gewissermaßen die Materialisierung jener jahrtausendealten hermetischen Einsicht wäre, nach welcher es unten so ist wie oben. Der mystische Pol fällt mit dem Erdmittelpunkt zusammen. Die geheime Sternenkarte ist nichts anderes als die geheime Karte der Unterwelt von Agartha. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Himmel und Hölle. Und der Gral, der Lapis Exilis, ist Lapis Exilis. In dem Sinne und insofern, als er der Stein der Weisen ist, der als Umhüllung entsteht, als Hülle, Gefäß und Grenze, als chthonischer Uterus der sieben Himmel. Jawohl, so ist es. So muss es sein, denkt Hitler. Und wenn er diesen Punkt identifiziert haben wird, den Punkt im leeren Zentrum der Erde, der das perfekte Zentrum des Himmels ist, dann wird er der Herr der Welt sein, deren König er qua Rasse schon ist. Und so denkt er bis ganz zuletzt, tief in seinem Bunker vergraben, er könnte den mystischen Pol noch bestimmen. Genug, mir geht's wirklich schlecht, die Schmerzen nehmen zu. Es war kein ideologischer Protest von Diotalevi, auch keine Gastritis. Es war Krebs. Ihm half auch die heiße Wärmflasche auf dem Bauch nicht mehr. Er musste ins Krankenhaus. Hört auf mit diesen Geschichten, hat er noch gesagt. Ihr seht die Schaden der Gesundheit, das ist die Rache der Rosenkreuzer. Belbo und ich verbanden seine Erkrankung instinktiv mit dem großen Plan, den wir vielleicht zu weit getrieben hatten. Zwar sagten wir uns, dass es unvernünftig war, aber wir kamen uns schuldig vor. Zum zweiten Mal fühlte ich mich als Belbos Komplize. Das erste Mal hatten wir gemeinsam geschwiegen gegenüber dem Kommissar. Diesmal hatten wir gemeinsam zu viel geredet. Es war unvernünftig, sich schuldig zu fühlen. Damals waren wir davon überzeugt. Aber wir wurden das Unbehagen nicht los. So hörten wir für mindestens einen Monat auf, von dem Plan zu sprechen. Ach, Lia, trotzdem war ich stolz, eine schöne Geschichte erdacht zu haben. Ich war ein Ästhet, der das Fleisch und das Blut der Welt benutzt, um Schönheit daraus zu machen. Belbo war mittlerweile ein Adept. Wie alle, nicht aus Erleuchtung, sondern faute de milieu. Er wird sich wohl in diesen Wochen klargemacht haben, was mit ihm geschah, ohne dass die Strenge, mit der er sich selbst zu analysieren verstand, ihn vor dem Übel bewahren konnte, an das er sich langsam gewöhnte. Wozu Romane schreiben? Wozu Romane schreiben? Die Geschichte neu schreiben. Die Geschichte, die du dann wirst. Das habe ich in seinem Computer gefunden. Belbo hatte beschlossen, das Universum der Diabolika ernst zu nehmen. Aber nicht aus Übermaß, sondern aus Mangel an Glauben. Gedemütigt von seiner Unfähigkeit zur Kreation wurde ihm jetzt auf einmal bewusst, dass er, indem er den großen Plan erfand, tatsächlich etwas erschaffen hatte. Das Leben, sein Leben und das der Menschheit als Kunst. Und in Ermangelung von Kunst die Kunst als Lüge. Aber an diese Lüge, an dieses falsche Buch versuchte er nun zu glauben. Er hatte es ja selber geschrieben. Hätte es eine Verschwörung gegeben, wäre er nicht mehr feige, besiegt und verächtlich gewesen. So erklärt sich, was danach geschah. Er benutzte den Plan, dessen Irrealität ihm bewusst war, um einen Rivalen zu schlagen, den er für real hielt. Und als er dann merkte, dass der Plan ihn erfasste und nicht mehr losließ, als ob er tatsächlich existierte, oder als ob Belbo aus demselben Stoff gemacht wäre wie sein Plan, da fuhr er nach Paris wie zu einer Enthüllung, einer Revanche. Lia, einen Monat ist es jetzt her. Da hast du beschlossen, ein paar Wochen Urlaub würden mir guttun. Du siehst müde aus. Vielleicht hatte mich der große Plan ja wirklich erschöpft. So fuhren wir mit dem Kind in das kleine Haus in den Bergen, das Freunde uns geliehen hatten. Nein, wir fuhren nicht sofort los. Irgendwas war noch zu erledigen. Und in diesen Tagen habe ich dir zum ersten Mal vom großen Plan erzählt. Erinnerst du dich? Und natürlich habe ich versucht, trotz oder wegen meines unklaren Schuldgefühls Diota Levi gegenüber, das Ganze als das hinzustellen, was es war. Nur ein bravouröses Spiel. Pim, deine Geschichte gefällt mir nicht. Ist sie nicht schön? Auch die Sirenen waren schön. Hör zu, was weißt du über dein Unbewusstes? Nichts. Ich weiß nicht mal, ob es existiert. Siehst du, nun stell dir vor, so ein Wiener Spaßvogel hätte sich, um seine Freunde zu unterhalten, aus Jux und Dollerei die ganze Geschichte mit dem Es und dem Ich und dem Über-Ich ausgedacht. Und das mit dem Ödipus und Träume, die er nie geträumt hat, und den kleinen Hans, den er nie gesehen hat. Na, und was ist dann passiert? Millionen von Menschen waren bereit, im Ernst, neurotisch zu werden. Und tausende anderer waren bereit, sie auszubeuten. Lia, du bist paranoisch. Ich? Du? Na gut, sind wir also paranoisch. Aber eins musst du uns wenigstens zugestehen. Wir sind von einem real existierenden Text ausgegangen, von der Botschaft aus der Höhle in Provence. Entschuldige, aber wenn du plötzlich vor einer geheimen Botschaft der Templer stehst, willst du sie doch entziffern. Kann sein, dass du dabei übertreibst, um dich über die Entzifferer von geheimen Botschaften lustig zu machen, aber die Botschaft selber, die war doch real. Also erstmal weißt du nur das, was euch dieser Ardenti gesagt hat, der, nach dem, was du mir erzählt hast, ein ganz besonders erlesener Armleuchter sein muss. Und dann würde ich diese Botschaft ja gerne mal sehen. Erinnerst du dich, wie du dann 2-3 Tage über dem Blatt gebrütet hast, abends in einer Ecke hockend? Notizen machend? Und tagsüber warst du unterwegs. Ich musste auf Giulio aufpassen. Dann sind wir in die Berge gefahren. Das Kind kroch den ganzen Nachmittag auf der Wiese herum. Und du hast plötzlich das Blatt wieder in der Hand gehalten. Pass auf, Pim. Ich werde dir zeigen, dass die einfachsten Erklärungen immer die wahrsten sind. Diese famose Botschaft hier ist eine Wäscheliste. Ein Merkzettel. Wie? Ja, Himmel, Herrgott. Ist es euch nie in den Sinn gekommen, euch mal einen Touristenführer von diesem Provence anzusehen? Einen kurzen Abriss seiner Geschichte? Ihr hättet sofort entdeckt, dass die Grange Odime, wo diese Botschaft gefunden wurde, ein Ort war, an dem die Händler sich trafen. Denn Provence war damals das Handelszentrum der Champagne. Und die Grange befindet sich in der Rue Saint-Jean. In Provence wurde mit allem Möglichen gehandelt. Aber besonders mit Tuchen, auf Französisch Drap oder Draps, wie man damals schrieb. Und jedes Tuch war mit einer Garantiemarke versehen, oft mit einem Siegel. Das zweite Paradeprodukt von Provence waren Rosen, rote Rosen, die die Kreuzritter aus Syrien mitgebracht hatten. Ja, und woher weißt du das? Aus einem Büchlein von knapp 200 Seiten, herausgegeben vom Bureau de Tourisme de la Ville de Provence, das ich hier im Centre Français gefunden habe. Aber das ist noch nicht alles. In Provence gibt es eine Burg, die Le Donjon genannt wird. Es gibt eine Porte au Pain, also ein Tor zu den Broten. Es gab eine Église du Refuge. Es gab selbstverständlich mehrere Kirchen unserer lieben Frau, hüben und drüben. Es gab oder gibt immer noch eine Rue de la Pierre Ronde, wo ein Pierre de Sens war. Ein Zinsstein, auf den die Untertanen des Grafen das Geld für den Zehnten zu legen hatten. Und es gab schließlich auch eine Rue des Blancs Manteaux und eine Straße, die Rue de la Grande Puy-de-Mus genannt wurde, aus Gründen, die ich dich erraten lasse, beziehungsweise weil sie die Bordellstraße war. Und dann schau, hier hat dein Oberst 36 Jahre nach dem Heuwagen gelesen. Und tatsächlich war damals ein P, das in einer bestimmten Weise gemacht war, mit einer Art Apostroph, die normale Abkürzung für Post. Aber ein anderes P ohne Apostroph bedeutete Pro. Der Verfasser dieses Textes ist ein friedlicher Händler, der sich ein paar Notizen gemacht hat über seine Geschäfte in der Grange aux Dîmes, also in der Rue Saint-Jean, nicht in der Johannisnacht. Und er hat sich einen Preis notiert, 36 Sous oder Denier oder was für Münzen die damals hatten, für eine oder für jede Fuhre Heu. Und die 120 Jahre? Wer spricht von Jahren? Wer sagt, dass dieser Buchstabe hier ein A war? Ich habe nachgeschaut in einer Tabelle der damals gebräuchlichen Abkürzungen und habe gefunden, dass man für Denier oder Denarius seltsame Zeichen benutzte. Einst, das wie ein Delta aussieht und ein anderes wie ein Theta, eine Art links angeknabberter Kreis. Kritzel das eilig hin als kleiner Händler, der sich Notizen macht, und schon kann es so ein Eiferer wie dein Oberst mit einem A verwechseln, weil er die Sache mit den 120 Jahren schon irgendwo gelesen hat. Du weißt besser als ich, dass er sie in jeder beliebigen Rosenkreuzer-Geschichte lesen konnte. Er wollte etwas finden, das so ähnlich klang wie Post 120 Annus Patebo. Und was macht er dann? Er findet eine Reihe von It und liest sie als Iterum. Aber Iterum wurde mit Item abgekürzt. Und It bedeutet Item, desgleichen, ebenso. Ein Ausdruck, der speziell für repetitive Listen benutzt wurde. Unser Händler kalkuliert, was ihm bestimmte Aufträge einbringen werden, die er bekommen hat, und listet auf, was er wohin liefern muss. Er muss Rosen liefern. Kreuzritterrosen von Provence. Das ist es, was R.S. Chevalier de Prunes heißt. Und da, wo der Oberst Vengeance gelesen hat, muss man Jonchée lesen, Blumenschmuck. Die Rosen wurden benutzt, um entweder Blumenkronen oder Blumenteppiche daraus zu machen, für die verschiedenen Feste. Und so ist nun deine Botschaft aus Provence zu lesen. In der Rue Saint-Jean 36 pro Karren Heu. 6 neue Tücher mit Siegel in die Straße der Weißen Mäntel. Kreuzritterrosen von Provence für den Blumenschmuck. 6 Sträuße zu 6 an 6 Orte. Jeder zu 20 Dinar macht 120 Dinar. Dies ist die Bestellung. Die ersten zur Burg, item die zweiten zu denen an der Porte au Pain, item zur Kirche des Refugiums, item zur Kirche Notre-Dame jenseits des Flusses, item zum alten Haus der Ketzer, item zur Straße des Runden Steins und 3 Sträuße zu 6 vor dem Fest in die Straße der Huren. Denn auch diese Armen wollten sich zum Fest gern ein schönes Rosenkrönchen machen. Oh Gott, mir scheint, du hast recht. Klar habe ich recht. Das ist eine Wäscheliste. Ich wiederhole es dir. Na schön, eine Wäscheliste. Aber dann waren wir umso bravouröser. Wir wussten selber, dass wir erfanden. Wir haben gedichtet. Wir waren Poeten. Euer Plan ist nicht poetisch. Er ist grotesk. Es kommt den Leuten nicht in den Sinn, nach Troja zurückzukehren und es noch einmal anzuzünden, weil sie Homer gelesen haben. Mit Homer ist der Brand von Troja etwas geworden, das es nie gegeben hat und nie geben wird und das trotzdem immer existieren wird. Die Ilias hat so viele Bedeutungen, weil sie ganz klar ist, ganz durchsichtig. Deine Rosenkreuzer-Manifeste waren weder klar noch durchsichtig. Sie waren ein dunkles Gemurmel und versprachen ein Geheimnis. Deswegen haben so viele versucht, sie wahr werden zu lassen, und jeder hat in ihnen gefunden, was er wollte. Bei Homer gibt es kein Geheimnis. Euer Plan ist voll von Geheimnissen, weil er voll von Widersprüchen ist. Deswegen könntest du Tausende von Unsicheren finden, die sofort bereit wären, sich in ihm wiederzuerkennen. Werf den ganzen Plunder weg. Homer hat nicht simuliert. Ihr habt simuliert. Wehe, wenn du simulierst. Alle glauben dir. Die Leute haben Semmelweis nicht geglaubt, als er den Ärzten sagte, sie sollten sich die Hände waschen, bevor sie die Gebärenden anfassen. Er sagte zu simple Sachen. Die Leute glauben dem, der Haarwuchsmittel für Glatzköpfige anpreist. Sie spüren zwar instinktiv, dass er Wahrheiten zusammenkleistert, die nicht zusammenhalten, dass er nicht logisch ist und nicht seriös. Aber man hat ihnen gesagt, Gott wäre komplex und unergründlich, und daher empfinden sie Inkohärenz als etwas Gottähnliches. Das Unwahrscheinliche ist dem Wunder am ähnlichsten. Ihr habt ein Haarwuchsmittel für Glatzköpfige erfunden. Das gefällt mir nicht. Es ist ein hässliches Spiel. Nicht, dass diese Geschichte unseren Urlaub in den Bergen ruiniert hätte. Wir haben schöne Spaziergänge gemacht, ich habe seriöse Bücher gelesen. Ich war noch nie so viel mit dem Kind zusammen. Aber zwischen dir und mir war etwas Ungesagtes geblieben. Einerseits hattest du mich in die Enge getrieben und es hatte dir keinen Spaß gemacht, mich zu demütigen. Andererseits warst du nicht überzeugt, mich überzeugt zu haben. Tatsächlich empfand ich eine gewisse Sehnsucht nach dem großen Plan. Ich wollte ihn nicht wegwerfen. Wir hatten zu lange zusammengelebt. Vor wenigen Tagen bin ich früh aufgestanden, um den einzigen Zug nach Mailand zu nehmen. Und in Mailand bekam ich dann den seltsamen Anruf von Belbo aus Paris. Lia, ich weiß nicht, ob ich dich wiedersehen werde. Wenn es nicht sein soll, ist das letzte Bild, das ich von dir habe, wie du da lagst vor einigen Tagen im tiefen Schlaf unter den Decken. Ich küsste dich und bin zögernd hinausgegangen. Aus Belbos Computertexten erfuhr ich, was während meiner Abwesenheit geschehen war. Vielmehr, es gelang mir, einigermaßen zu entschlüsseln oder wenigstens zu erraten, was Belbo in teilweise sehr konfusen Äußerungen mitteilen wollte. Er muss oft bei Diota Levi gewesen sein. Das Gesicht ist ganz Backenknochen. Die Haare fallen ihm aus. Folge der Therapie. Die Hände sind ganz Finger. Es scheint, Belbo machte sich klar, dass Identifikation mit dem Plan von Übel war. Möglicherweise das Übel. Aber er blieb dabei. Es muss etwas passiert sein, was ihn erschüttert hatte. Eine Autofahrt mit Lorenza an die Riviera. Sie wollten Mittagessen hoch über dem Meer. Aber als sie ankamen, war der Nebentisch für Dr. Allier reserviert. Lorenza wollte unter keinen Umständen bleiben. Belbo sah den Grund nicht ein, musste sie aber dann in der Mittagshitze durch den Apennin fahren. Überfüllte Restaurants, irgendwo schlechtes Essen, ein überfahrener Hund. Belbo fühlte sich schuldig, ohne es zu sein. Warten auf der Straße, endloses Palaver in der Hitze, Stunde um Stunde vertan. Endlich Ankunft in Piacenza. Da ist es schon dunkel. Lorenza will nicht im Doppelzimmer bleiben, das Belbo genommen hat. Er sucht ein anderes. So war's wohl. Und als er zurückkommt, gibt's dann nur noch einen Zettel. Liebster, ich habe einen prächtigen Zug nach Mailand gefunden. Ich fahre ab. Wir sehen uns nächste Woche. Wie kann einer in sein Verderben laufen, bloß weil er einen Hund überfahren hat? Und doch muss es so gewesen sein. In jener Nacht in Piacenza muss Belbo zu dem Schluss gekommen sein, dass er keine weiteren Niederlagen mehr erleiden würde, wenn er sich erneut aus der Realität in den großen Plan zurückzog. Denn im großen Plan war er es, der entscheiden konnte, wer, wie und wann. Und es muss in derselben Nacht gewesen sein, dass er beschloss, sich an Allier zu rächen, wenn er auch nicht genau wusste, warum und wofür. Er nahm sich vor, Allier in den großen Plan einzufügen, ohne dass er es merkte. Im Übrigen war es ja typisch für Belbo, sich Revanchen zu suchen, deren einziger Zeuge er selber war. Nicht aus Scham, sondern aus Misstrauen in die Zeugenschaft anderer. Wenn es gelang, Allier in den großen Plan hineinzulocken, würde er darin vernichtet werden, sich in Rauch auflösen wie der Docht einer Kerze, irreal werden wie die Templer von Provence, wie die Rosenkreuzer, wie Belbo selbst. Es kann nicht so schwierig sein. Wir schicken ihn auf die Suche nach der Karte. Von Ardenti und seiner Erinnerung habe ich mich befreit, indem ich ihn in eine Fiktion versetzte, die besser ist, als die seine es war. So mache ich es jetzt auch mit Allier. Und hatte bald Gelegenheit dazu, als nämlich Allier in sein Büro hereinspaziert kam, lächelnd, nach exotischem Eau de Cologne duftend, um ihm einige Manuskripte zurückzubringen, die abgelehnt werden könnten, und ihm zu sagen, er habe sie während eines herrlichen Wochenendes an der Riviera gelesen. Belbo wurde wieder von seinem Groll gepackt, und so beschloss er, Allier zu narren und ihm den Eiffelturm zu verkaufen. Mit Verschwörermiene gab er ihm zu verstehen, dass ihn seit über 10 Jahren ein Initiationsgeheimnis bedrückte. Ein Manuskript, das ihm von einem gewissen Oberst Ardenti überbracht worden sei, der von sich sagte, er sei im Besitz des Welteroberungsplans der Templer. Der Oberst sei dann entführt oder getötet worden und seine Papiere seien verschwunden. Doch er hätte den Verlag Garamond mit einem Ködertext in der Tasche verlassen, einem gewollt fehlerhaften, fantastischen, geradezu kindischen Text, der nur dazu diente, durchblicken zu lassen, dass er, der Oberst, das Auge auf die echte Botschaft von Provence geworfen hatte, nach der seine Mörder immer noch suchten. Ein schmaler Ordner jedoch, der nur 10 kleine Seiten enthalten habe, und auf diesen 10 kleinen Seiten den wahren Text, der sei in Belbos Händen verblieben. Ach nein, wie kurios. Sprechen Sie weiter. So sprechen Sie doch weiter. Und Belbo hatte weitergesprochen. Er hatte den ganzen großen Plan erzählt. So wie wir ihn ersonnen hatten und so, als ob er in jenem kostbaren Manuskript enthüllt worden wäre. Er hatte sogar gesagt, in immer verschwörerischerem und vertraulichererem Ton, dass auch ein Polizeikommissar, ein gewisser De Angelis, bis zum Rand der Wahrheit vorgedrungen sei, aber eben nur bis zum Rand und nicht weiter. Wegen des wahrhaft hermetischen Schweigens, so müsse man es wirklich nennen, in das er sich gehüllt habe, er, Jacopo Belbo, der Hüter des größten Geheimnisses der Menschheit. Eines Geheimnisses, das sich am Ende letztlich auf das Geheimnis der richtigen Karte reduziere. Hier hat er eine Pause gemacht. Eine Pause voller Bedeutsamkeit wie alle großen Pausen. Dass er die letzte Wahrheit nicht preisgab, garantierte die Wahrheit der Prämissen. Nichts ist lärmender für den, der wirklich an eine geheime Überlieferung glaubt, als das Schweigen. Ach, wirklich? Wie interessant. Wie interessant. Und die Karte? Natürlich befand sich in dem Manuskript auch eine Karte, beziehungsweise ihre genaue Beschreibung und der Hinweis auf die Fundstelle des Originals. Es ist schon überraschend. Sie machen sich keine Vorstellung, wie leicht das Problem zu lösen war. Die Karte war für jedermann erreichbar. Jeder konnte sie sehen. Tausende sind jeden Tag an ihr vorbeigegangen, jahrhundertelang. Im Übrigen ist das Orientierungssystem so einfach, dass es genügt, sich das Schema zu merken, und schon könnte man die Karte sofort überall reproduzieren. So einfach. Und so unvorhersehbar. Alles in allem ist es so, ich sage das nur, um Ihnen die Idee zu verdeutlichen, als wäre die Karte in die Cheops-Pyramide eingeschrieben. Offen aufgeschlagen vor aller Augen. Und jahrhundertelang hätten alle die Pyramide gelesen und wieder gelesen und dechiffriert, um andere Hinweise, andere Berechnungen in ihr zu finden. Ohne die unglaubliche, wunderbar einfache Wahrheit auch nur zu ahnen. Ein Meisterwerk an Unschuld. Und an Raffinesse. Die Templer von Provence waren Magier. Sie machen mich wirklich neugierig. Könnten Sie mir diese Karte nicht einmal zeigen? Ich muss gestehen, ich habe alles zerstört. Die 10 Seiten und die Karte. Ich war erschrocken. Sie werden das sicher verstehen, nicht wahr? Sie wollen mir doch nicht sagen, Sie hätten ein derart wichtiges Dokument zerstört. Ich hab's zerstört. Aber wie ich schon sagte, die Enthüllung war von absolut unüberbietbarer Einfachheit. Die Karte habe ich im Kopf. Hier ist sie drin. Ja? Seit über 10 Jahren trage ich's mit mir herum, dieses Geheimnis, wie eine Obsession. Und ich erschrecke bei dem Gedanken an die ungeheure Macht, die ich erlangen könnte, wenn ich mich nur entschlösse, das Erbe der 36 Unsichtbaren anzutreten. Jetzt verstehen Sie, warum ich Garamond dazu überredet habe, die Geschichte der Magie herauszubringen. Ich warte auf den richtigen Kontakt. Aber lieber Freund, was, wenn Sie nun den Fantasien eines Exaltierten zu viel Glauben geschenkt hätten? Sind Sie sicher, dass jener Text echt war? Warum vertrauen Sie nicht auf meine Erfahrung in diesen Dingen? Wenn Sie wüssten, wie viele Enthüllungen dieser Art mir in meinem Leben schon vorgekommen sind. Enthüllungen, bei denen ich zumindest das Verdienst hatte, ihre Inkonsistenz bewiesen zu haben. Mir würde ein Blick auf Ihre Rekonstruktion der Karte genügen, um deren Zuverlässigkeit einzuschätzen. Ich kann mich einiger Kenntnisse rühmen, vielleicht bescheidener, aber präziser Kenntnisse auf dem Gebiet der traditionellen Kartografie. Herr Dr. Allier, Sie wären der Erste, der mir in Erinnerung rufen würde, dass ein aufgedecktes Initiationsgeheimnis zu nichts mehr nütze ist. Ich habe jahrelang geschwiegen. Ich kann auch weiter schweigen. In diesem Moment war wohl die Sekretärin hereingekommen und hatte Belbo gemeldet, die Verabredung in Bologna sei für Freitagmittag festgesetzt worden. Er könne den TEE am Morgen nehmen. Und der letzte Akt von Belbos Tragödie begann. Allier muss ihn wohl noch angerufen und um einen Gefallen gebeten haben. Einen kleinen Koffer mit wertvollen Büchern für ihn mitzunehmen. Einfach in Bologna im Gepäcknetz liegen lassen. In Florenz würde er dann abgeholt von Alliers Geschäftsfreund, einem Antiquar. Platz sei reserviert als Dank für die Gefälligkeit, so ähnlich. Und Belbo, wie hätte er Nein sagen können? Aber Mitreisende hatten Verdacht geschöpft, als Belbo ausgestiegen war und den Koffer im Gepäcknetz liegen gelassen hatte. Abends, wieder in Mailand vor dem Fernseher, erfuhr Belbo die Wahrheit. Der von einem unbekannten Reisenden zurückgelassene Koffer hatte eine Höllenmaschine enthalten, Zünder eingestellt auf die ungefähre Ankunftszeit in Florenz. Belbo wurde gesucht. Phantombild. Allier telefonisch nicht erreichbar. Stattdessen eine sanfte Stimme, die ihn anrief und empfahl, zu kollaborieren, wenn er vermeiden wolle, als Terrorist verhaftet zu werden. Es genüge zum Beispiel, wenn er mitteilte, wo sich die Karte der Templer nun in Wirklichkeit befinde. Weil Mailand ja nun ein wenig zu heiß für friedliche Zusammenkünfte geworden sei, empfehle man Paris. Und den 20. Juni. Ich stellte mir vor, wie Belbo zumute gewesen sein muss, an jenem Tag und den folgenden. Allier verschwunden, auch Lorenza verschwunden, niemand mehr da, den er fragen konnte, außer Diotalevi. Aber Diotalevi lag im Sterben. Und ich hatte keine Adresse von unserem Urlaubshaus angegeben. Der Polizeikommissar De Angelis hatte sich nach Sardinien versetzen lassen. Dafür ein Anruf. Dieselbe sanfte Stimme, dieselben Empfehlungen. Rendezvous in Paris. Aber wer sind Sie? Wir sind die Tres. Und über die Tres wissen Sie mehr als wir. Jacopo, ich liege hier in einem Bett. Ich kann nicht sehen, was draußen geschieht. Soweit ich weiß, geschieht das, was du mir erzählst, entweder nur in deinem Innern oder es geschieht draußen. In jedem Fall, ob du jetzt verrückt geworden bist oder die Welt, ist es dasselbe. In beiden Fällen hat jemand die Worte des Buches mehr durchgeschüttelt, verrührt und übereinander gehäuft, als er durfte. Was willst du damit sagen? Wir haben uns am Wort versündigt. An dem Wort, das die Welt geschaffen hat und sie zusammenhält. Du wirst jetzt dafür bestraft. so wie auch ich bestraft worden bin. Es ist kein Unterschied zwischen dir und mir. Wir haben versucht, die Tora umzuschreiben. Wir haben gescherzt. Man scherzt nicht mit der Tora. Aber wir haben mit der Geschichte gescherzt. Mit den Schriften der anderen. Gib mir ein bisschen Wasser. Nein, nicht im Glas. Mach diesen Lappen mir nass. Oh. Danke. Die Lettern des Buches verrühren heißt, die Welt verrühren, da hilft nichts. Das gilt für jedes Buch, für die Bibel wie für die Fibel. Wir und mit uns jeder, der einen verborgenen Sinn hinter den Buchstaben sucht, wir sind übergeschnappt und verrückt geworden. Und so haben es auch meine Zellen getan, gehorsam. Deswegen sterbe ich, Jakobo, und du weißt es. Du redest jetzt so, weil es dir schlecht geht. Ich rede jetzt so, weil ich endlich alles über meinen Körper begriffen habe. Ich studiere ihn Tag für Tag. Ich weiß, was in ihm vorgeht. Ich kann nur nicht eingreifen. Meine Zellen gehorchen mir nicht mehr. Ich sterbe, weil ich meine Zellen davon überzeugt habe, dass es keine Regel gibt. Dass man aus jedem Text machen kann, was man will. Ich habe mein Leben dafür gegeben, mich davon zu überzeugen, mich samt meinem Gehirn. Und mein Gehirn muss die Botschaft an sie weitergegeben haben, an die Zelle. Wieso soll ich mir einreden? Meine Zellen seien klüger als mein Gehirn. Ich sterbe, weil wir über jede Grenze hinaus fantasievoll gewesen sind. Hör zu. Was mit dir geschieht, hat nichts mit unserem großen Plan zu tun. Nein? Und wieso geschieht dann mit dir, was mit dir geschieht? Die Welt benimmt sich wie meine Zellen. Warum war ich hergekommen? Warum hockte ich in meinem Versteck vor dem Pendel? Weil ich Belbo geworden war, während Belbo nicht mehr Belbo sein wollte. Lia, die Laternen im Halbkreis, das brennende Kohlebecken, auf das dauernd Kräuter und Essenzen geworfen werden. Der Tisch mit dem roten Tuch, der Schemel, Freaks und Monster, klein, riesengroß, in Nieten beschlagenem Leder. Ordner, die Menge der Gläubigen und Bramanti, wieder in Rot und Weiß mit Mitra. Bramanti winkte. Jemand trat aus der Menge hervor und sank vor ihm auf die Knie. Wer bist du? Ich bin ein Adept. Noch nicht zugelassen zu den höheren Mysterien der Tres. Ich habe mich in der Stille vorbereitet. In der analogischen Meditation über das Geheimnis des Baphomet. Im Bewusstsein, dass es 6 unversehrte Siegel sind, um die das große Werk kreist. Und dass wir erst am Ende das Geheimnis des 7. kennen werden. Wie bist du empfangen worden? Durch die perpendikuläre Passage zum Pendel. Wer hat dich empfangen? Ein mystischer Legat. Würdest du ihn wiedererkennen? Nein, denn er war maskiert. Ich kenne nur den Ritter des nächsten Grades über mir. Und dieser kennt nur den Naometer des nächsten Grades über sich. Und ein jeder kennt immer nur einen. Und so soll es sein. Quid facit Sator arepo? Tenet opera rotas. Quid facit Satan adama? Tabat amata natas. Mandabas data amata. Nata sata. Hast du die Frau mitgebracht? Ja, sie ist hier. Ich habe sie übergeben, wie man mir befahl. Sie ist bereit. Geh. Aber halte dich gleichfalls bereit. Brüder, wir sind hier versammelt im Namen des einzigen Ordens, des unbekannten Ordens, dem anzugehören ihr noch bis gestern nicht wusstet und dennoch seit jeher angehört habt, schwören wir, Fluch sei allen, die das Geheimnis entweihen, Fluch den Sykophanten des Okkulten, Fluch denen, die aus Riten und Mysterien ein Spektakel gemacht haben. Es mögen nun eintreten die Würdenträger der 36 höchsten und allergeheimsten Grade. Ritter des Baphomet, alle in liturgischen Gewändern, mit dem Wappen des goldenen Vlieses auf der Brust. Ritter des Tetragrammatons, ehrwürdiger Naometer des Turms zu Babel, ehrwürdiger Naometer der großen Pyramide, ehrwürdiger Naometer des Salomonischen Tempels, mystischer Legat von Karnak, mystischer Legat von Bayern, mystischer Legat der Barbelognostiker, mystischer Legat von Camelot, höchster Patriarch von Tumar, höchster Patriarch von Kilwinning, höchster Patriarch von Saint-Martin-des-Champs, höchster Patriarch von Marienbad, höchster Patriarch der unsichtbaren Ochrana, erhabener rhodostaurotischer Psychopomp, erhabener Referendar der Arcana Arcanissima, erhabener Wächter des Grabes Christiani Rosenkreuz, unwägbarer Archont der Strömungen, unwägbarer Archont der Hohlwelt, unwägbarer Archont des mystischen Pols, unwägbarer Archont der Labyrinthe, unwägbarer Archont des Pendels der Pendel. Und als unwägbarster der unwägbaren Archonten, Diener der Diener, demütigster Sekretär des ägyptischen Ödipus, niedrigster Bote der Herren der Welt und Portier von Agartha, letzter Weihrauchfassträger und Beweihräucherer des Pendels, Claude Louis Graf von Saint-Germain, Fürst Racozzi, Graf von Saint-Martin und Marquis von Allier, Herr von Allier wie immer im nachtblauen, nadelgestreiften Zweireiher. Bleich, mit versteinerter Miene, führt an der Hand, als Geleite er eine arme Seele auf dem Weg zum Hades, sie ebenfalls bleich und wie von einer Droge betäubt, bekleidet nur mit einem weißen, halb durchscheinenden Gewand, das Haar lang auf die Schultern herabfallend, Lorenza Pellegrini, rein und schmachtend wie eine präraphaelitische Ehebrecherin. Zu durchscheinend, um nicht erneut mein Begehren zu wecken. Verzeih mir, Lia. Allier führt sie zu dem Kohlebecken neben der Statue von Pascal, streicht ihr sanft über die Wange, winkt die beiden Riesen von Avalon herbei, die nehmen sie rechts und links an den Armen, halten sie. Brüder, Ritter, ihr seid hierher gekommen, weil euch die mystischen Legaten in diesen Tagen benachrichtigt haben. Und daher wisst ihr nun alle, aus welchem Grunde wir uns hier versammeln. Wir hätten uns schon in der Nacht des 23. Juni 1945 hier versammeln müssen. Und vielleicht waren damals einige von euch noch nicht geboren. Zumindest nicht in der gegenwärtigen Form, meine ich. Wir sind heute hier zusammengekommen, weil wir nach 600 Jahren schmerzlichsten Irrens endlich einen gefunden haben, der weiß. Woher er weiß, was er weiß und wie es kommt, dass er mehr weiß als wir, ist ein beunruhigendes Geheimnis. Aber ich vertraue darauf, dass hier unter uns derjenige ist. Und nicht wahr? Du könntest nicht fehlen, mein Freund, der du schon einmal so neugierig warst. Derjenige, sagte ich, der es uns sagen kann. Ardenti. Tatsächlich, Oberst Ardenti, da ist er wieder. Zweifellos er. Noch immer schwarzhaarig, wenn auch vergreist. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, Bruder. Ich wusste, als ich die Nachricht verbreitete, dass du nicht würdest widerstehen können. Also, du weißt, was der Gefangene gesagt hat. Und er sagt, er habe es von dir erfahren. Mithin hast du gewusst und hast geschwiegen. Der Gefangene lügt. Ich schäme mich, es zu gestehen, aber die Ehre geht vor. Die Geschichte, die ich ihm anvertraut habe, ist nicht diejenige, von der die mystischen Legaten gesprochen haben. Die Interpretation der Botschaft. Jawohl, es ist wahr. Ich hatte die Hände auf eine Botschaft gelegt und ich hatte es euch nicht verheimlicht, damals, vor Jahren, in Mailand. Die Interpretation der Botschaft ist eine andere. Ich wäre nicht in der Lage gewesen, sie so zu lesen, wie der Gefangene sie gelesen hat. Deswegen suchte ich damals Hilfe. Und ich muss sagen, ich bin nicht gerade auf Ermunterung gestoßen. Nur auf Misstrauen, Herausforderung und Drohung. Vergebt mir, denn ich weiß nichts. Dir sei vergeben, denn du weißt, dass du nichts weißt. Geh. Und somit, meine Brüder, weiß der Gefangene zu viele Dinge, die keiner von uns gewusst hat. Er weiß sogar, wer wir sind. Und wir haben es von ihm erfahren. Wir müssen uns sputen. Bald wird es hell werden. Während ihr hier in Meditation verharrt, werde ich mich jetzt noch einmal mit ihm zurückziehen, um ihm die Enthüllung zu entreißen. Nein. Wie? Ich verlange... Dem Gefangenen ohne Zeugen das Geheimnis zu entreißen. Dass sie dann allein die Macht haben. Ich verbitte mir eine Sache. Brüder, wollt ihr das Geheimnis hören? Wir wollen hören. Und spricht er nicht, gibt es nur ein Mittel. Das Menschenopfer. Her mit dem Gefangenen! Belbo, aschgrau, seit Tagen unrasiert. Die Hände auf den Rücken gebunden, offenes Hemd. Zittert plötzlich vor dem Pendel. Zittert vor Lorenza, will sie anrufen. Sie starrt bloß stumm vor sich hin. Die beiden Riesen lassen Lorenza stehen. Stuhl auf Tisch. Belbo auf Tisch und auf Stuhl. Pendel im Flug gepackt. Einer hält die Kugel, der andere legt das Seil des Pendels um Belbos Hals. Alles schnell, leicht, leise. Und die Kugel vorsichtig auf den Tischrand gelegt. Belbo oben auf dem Stuhl. Nur eine einzige falsche Bewegung und er würde zu Boden stürzen. Die Schlinge würde ihn erdrosseln. Idioten, wie bringen wir das Pendel jetzt wieder richtig in Gang? Machen Sie sich darüber keine Sorgen, Herr Graf. Das Pendel wird schon wissen, wie es zu pendeln hat. Und in jedem Fall, um eine Kraft zum Handeln zu bringen, ist nichts besser als ein Menschenopfer. Belbo zittert nicht mehr. Steht da oben, Kopf erhoben. Stolz, als hätte er niemals Angst empfunden. Kommen Sie, Belbo. Besinnen Sie sich. Sie sehen... Sie befinden sich in einer, um nur das Mindeste zu sagen, unangenehmen Lage. Also hören Sie auf mit Ihrer Komödie. Glaub mir, du wirst sprechen. Du wirst jetzt sprechen und wirst nicht draußen bleiben in diesem großen Spiel. Schweigst du, bist du verloren. Sprichst du, hast du Teil an dem Sieg. Denn wahrlich, ich sage dir, diese Nacht bist du. Bin ich, sind wir alle in Rot. Der Sephirah des Glanzes, der Majestät und der Glorie. In Rot, das die zeremoniale und rituelle Magie regiert. In Rot, dem Moment, da sich die Ewigkeit auftut. Von diesem Moment habe ich jahrhundertelang geträumt. Du wirst sprechen. Und wirst dich mit den einzigen vereinen, die sich nach deiner Enthüllung als Herrn der Welt bezeichnen können. Erniedrige dich und du wirst erhöht werden. Du sprichst, weil ich es dir befehle. Du sprichst, weil ich es sage. Und meine Worte efficient quod figurant. Magafte lanata. Was sagt er? Was sagt er? Er wird nicht sprechen. Er gehört euch. Dann soll er sterben. Lorenza kommt zu sich, reißt sich los, stellt sich vor Belmo unter den Galgen, breitet die Arme aus, wie um eine Invasion aufzuhalten. Das könnt ihr doch nicht machen! Allier zu Lorenza will sie wegreißen. Die Riesen, Ardenti, ein Denkmal. Allier gegen das Kohlebecken geschleudert, bleibt liegen mit verrenktem Kopf. Er packt mich am Hals! Er atelt mich an den Boden! Wer sticht in mein Herz? Lorenza auf dem Boden, blutend, leblos. Der Tisch auf dem Belbo. Stuhl und Tisch kippen, die Kugel fällt. Die Schlinge um Belbos Hals zieht sich ruckartig zu. Belbo! Belbo nach hinten in die Luft gerissen, schwingt am Pendel, hängt ins östliche Ende des Chors. Macht kehrt, schwingt zurück. Belbo, mein armer Freund. So war Belbo, dem Irrtum der Welt und ihrer Bewegung entronnen, nun selbst zum Aufhängepunkt geworden, zum Fixpunkt im Universum, dem Ort, an dem das Gewölbe der Welt sich festhält. Und nur unter seinen Füßen schwang die Kugel weiter von einem Pol zum anderen, friedlos, während die Erde sich unter ihm wegdrehte, immer neue Kontinente vorweisend. Und weder wusste die Kugel zu zeigen, noch würde sie je zu zeigen wissen, wo sich der Nabel der Welt befand. Ich weiß nicht, ob ich geträumt habe. Ich habe nicht geträumt. Am nächsten Tag, sonntags gratis, war im Conservatoire des Arts et Métiers alles wie am Nachmittag zuvor. Die Wärter, die Besucher, das Pendel an seinem gewohnten Ort. In der Jackentasche fühlte ich den Schlüssel von Belbos Landhaus. Ich höre das Pendel nicht mehr. Ich höre die Nachtgrillen, das Hundegebell. Ich denke an die Geschichte, die Belbo erzählt hat, als er 13 war und Trompete gelernt hatte, damit Cecilia ihn hört. Cecilia, die unerreichbar war, die ihn nie gehört hat. Und dann, der Krieg war zu Ende und Belbo sollte am Grab von Partisanen Habt Acht und Rührt Euch blasen. Aber er wusste die Melodien von Habt Acht und Rührt Euch nicht. Er blies nur lange getragene Töne, der kleine Jacopo Belbo. Lia, es schmerzt mich zu denken, dass ich dich nicht wiedersehen werde, dich und das Kind, das Ding, Giulio, meinen Stein der Weisen. Ich habe Spuren in Paris hinterlassen, ganz sicher. Sie werden mich finden. Lia, es ist sinnlos zu fliehen. Ich hätte gern alles aufgeschrieben, was ich seit heute Nachmittag gedacht habe. Aber wenn Sie es lesen, würden Sie nur eine weitere finstere Theorie daraus ableiten und eine Ewigkeit damit verbringen, die geheime Botschaft zu entschlüsseln, die sich in meiner Geschichte verbirgt. Unmöglich, würden Sie sagen, dass der uns bloß erzählt hat, wie er sich über uns lustig gemacht hat. Nein, vielleicht hat er es nicht gewusst, aber gerade durch seine Vergessenheit hat uns das Sein eine Botschaft geschickt. Ob ich es aufschreibe oder nicht, macht keinen Unterschied. Sie würden immer nach einem anderen Sinn suchen, auch in meinem Schweigen. Sie sind so. Sie sind blind für die Offenbarung. Aber sag ihnen das mal. Ihnen fehlt der Glaube. Also kann ich ebenso gut hierbleiben. Warten und den Hügel betrachten. Er ist so schön.